Kapitel 25. Hat Stalin Hitler getraut? Ich glaube keinem. Ich glaube nicht einmal mehr selbstständig Stalin, berichtet von Khrushchev, in Ogonjok 1989, Nummer 36, S 17, 1. Vor dem Morgengrauen des 22. Juni 1941 ratterte ein mit Getreide beladener Güterzug bei Brest friedlich über die Grenzbrücke von der sowjetischen auf die deutsche Seite, und wenige Minuten später dröhnten vom deutschen Ufer die Abschüsse der Artilleriebatterien und rollten die Panzer von Guderian. Man sagt uns, dies habe geschehen können, weil Stalin Hitler vertraute. Jahrzehntelang wurde es wiederholt, dass Stalin Hitler vertraut hätte. Und man führt Fakten an. Wir glauben es. Unser Glaube ist schwer zu erschüttern, er basiert auf unserem Wissen von dem, was am 22. Juni geschah. Aus dem Blickwinkel unseres Wissens wirken Stalins Handlungen dumm, Hitlers Handeln heimtückisch. Aber wir wollen versuchen, objektiv zu sein. Dazu müssen wir für einen Augenblick auf unser Wissen über die nachfolgenden Ereignisse verzichten. Wir müssen uns in die Jahre 1939, 1940 und in die erste Hälfte des Jahres 1941 versetzen und die Ereignisse mit den Augen der Menschen jener Tage betrachten. Zu jener Zeit aber wurden die uns bekannten Tatsachen ganz anders aufgenommen, weil niemand wissen konnte, wohin dieses sowjetisch-faschistische Komplott führen, wie alles enden würde. Interessant ist ein Blick auf die Karikaturen jener Tage. Die Karikaturisten stellten Stalin und Hitler beim Austausch von Küssen dar, Hitler hat Stalin umschlungen und hält ein Messerstoß bereit gegen seinen Rücken gezückt, Stalin hat Hitler umfangen und tut dasselbe. Oder Stalin und Hitler in enger Umarmung, doch während jeweils ein Arm den anderen umfangen hält, greift die freie Hand zur Pistole. Dann EN2320 drehte sich die Situation, Hitler ist in den Krieg gegen den Westen verstrickt, und auch die Karikaturen haben sich verändert, beide Hände Hitlers sind beschäftigt, aber Stalin hat seine Hände frei, und er nimmt mit den Augen Maß für den Griff zur Axt. Oder der deutsche Adler rauft mit dem britischen Löwen, hinter den beiden aber betrachtet ein großer Bär mit Stalins Schnauzbart abschätzend die Keilerei. Versetzt man sich in jene Zeit zurück, dann sind Stalins Handlungen gar nicht so dumm. Stalin versorgt Hitler mit Getreide. Gewiss. Aber auch uns ist es nicht leid um den Käse für die Mäusefalle. Unsere Großzügigkeit wird nicht von der Sorge um ein glückliches Leben der Mäuse diktiert, sondern von durchaus anderen Überlegungen. Stalin sandte Hitler freundschaftliche und beschwichtigende Botschaften. Aber auch der Schinder fährt dem Stier mit der Hand beruhigend über den Hals, bevor er mit dem Messer zustößt. Der deutsche Stier nahm den Schinder auf die Hörner, aber daraus folgt noch nicht, dass die streichelnde Hand des Schinders nur von Naivität und Güte gelenkt worden ist. Der Stier war dem Schinder nur um einen Augenblick zuvor gekommen. Zweiter, man kann die sowjetisch-deutsche Freundschaft auch noch von einer anderen Seite betrachten. Dazu muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass Hitler ständig und gründlich Stalin, die Stärke der Roten Armee und die Sowjetunion insgesamt unterschätzte. Hitler hatte begriffen, dass Stalin eine Invasion vorbereitete, aber er schätzte das ganze Ausmaß von Stalins Vorbereitungen nicht richtig ein. Obendrein war es der sowjetischen Aufklärung gelungen, die deutsche Abwehr über die Termine des sowjetischen Angriffs in die Irre zu führen. Ein großer Teil der deutschen Experten von damals, und heutige Historiker, gingen von der Annahme aus, dass der sowjetische Angriff für 1942 vorbereitet worden sei. Hitler war sich nicht klar darüber, wie groß und wie nah die Gefahr war. Er verschob 321 mehrere Male den Termin für den Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Stellen wir uns vor, Hitler hätte den Krieg gegen Stalin noch ein weiteres Mal hinausgezögert, und Stalin hätte am 6. Juli 1941 den ersten Schlag geführt und gleichzeitig die allgemeine Mobilmachung den Tag M erklärt. Sehen wir Stalins Aktionen unter diesem Gesichtspunkt, dann büßen sie den Anschein der Dummheit ein. Bleiben wir bei dem Beispiel der Getreidelieferungen. Außer mit Getreide hatte die Sowjetunion Deutschland mit Erdöl, Holz und vielen Arten strategischer Rohstoffe versorgt. Ab März 1941 kamen aus der Sowjetunion sogar Beschwerden, dass die deutsche Seite nicht genügend Waggons für das sowjetische Getreide bereitstelle. Eine naive Dummheit und weiter nichts. Ich richtete dabei allerdings mein Augenmerk auf folgende Kleinigkeit: Im März, April, Mai und Juni 1941 konnte Stalin kein Getreide des Erntejahres 1941 an Deutschland liefern. Es war das Getreide von 1940. Die Lagerung von Millionen Tonnen Getreide ist aufwendig und kostspielig zugleich. Es ist unbegreiflich, warum nach Einbringung der Ernte 1940 das Getreide nicht direkt nach Deutschland geliefert worden war, stattdessen hatte man es in sowjetischen Getreidespeichern aufgeschüttet und bis zum Frühjahr gelagert. Wie sich herausstellte, war es von Deutschland im Herbst 1940 angefordert worden, doch die sowjetische Seite hatte Gründe gefunden, das Getreide nur in kleinen Mengen zu liefern. Ab Frühjahr 1941 begann man jedoch plötzlich Getreide und viele andere Arten von Lebensmitteln und Rohstoffen in steigenden Mengen und immer schneller nach Deutschland zu befördern und immer mehr Backgans anzufordern. Das Thema schien interessant, ich griff zur deutschen Statistik und musste tief Luft holen. Die strategische Hauptrichtung in einem sowjetisch-deutschen Krieg verläuft in jedem Fall entlang der Achse Moskau-Smolensk-Brest-Warschau-Frankfurt, an der Oder, Berlin, oder umgekehrt. Und nun war Anfang Juni 1941 die strategische Eisenbahnhauptstrecke im Raum Frankfurt nahezu völlig verstopft durch Züge mit sowjetischem Holz und Erz. Genau das ist die liebevolle Umarmung, mit der man 322 den Freund von gestern erstickt. Einerseits demonstrieren wir unsere anrührende Naivität, aber im Endergebnis ist die Durchlassfähigkeit der deutschen Hauptstrecke einschneidend reduziert. Bei einem sowjetischen Angriff würde die deutsche Führung die Strecke nicht im vollen Umfang für Evakuierungsaufgaben, das Heranführen von Verstärkungen und die Bewegung der Reserven nutzen können. Demnach waren diejenigen, die in Moskau die Lieferungen nach Deutschland geplant hatten, doch nicht so einfältig gewesen. Dritte, die Sowjetunion lieferte Kohle, Koks, Mangan und vieles andere mehr nach Deutschland. Daran erinnert man sich, darüber wird gelacht. Warum aber erinnert man sich nicht, dass diese Lieferungen nicht umsonst erfolgten? Den ganzen Krieg hindurch und noch viele Jahre danach arbeitete TI im Ural die gewaltige Stahlpresse einer deutschen Firma mit einer Kraft von 15.000 Tonnen. Vechalmajew, Malüstsche Welt. Moskau 1978, S207, die glühenden Stahlbarren von 160 Tonnen Gewicht wurden von einem deutschen Kran zur Presse befördert. Dessen Haken und Ketten allein 100 Tonnen wogen. Nach dem Pressvorgang kamen die Barren als funkensprühender stählerner Monolith auf die ebenfalls deutsche Walzstraße. Ohne diese Presse wäre die Panzerproduktion in der Sowjetunion wesentlich niedriger ausgefallen, ohne eine genügende Zahl von Panzern aber wären die Siege vor Moskau, in Stalingrad und bei Kursk nicht möglich gewesen. Die Schmiedepresse war zu einem Zeitpunkt aus Deutschland geliefert worden, als die Sowjetunion noch neutral gewesen war, Deutschland jedoch bereits gegen ganz Europa kämpfte. Hätte Stalin Hitler angegriffen, würden wir heute über den naiven, vertrauensseligen Hitler lachen. Aber selbst ohne Stalins Angriff scheint mir persönlich der Verkauf eines so einzigartigen Aggregats nicht der vernünftigste Schritt zu sein. Hitler war es nicht gelungen, Leningrad zu erobern. Es gibt viele Gründe dafür. Unter anderem die Stärke der Uferbefestigungen, die 323 seit Peter dem Großen bis zu Stalins Zeit rund um die Stadt angelegt worden waren. 1940 waren die Batterien am Ostseeufer, GI-Schütztürme mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen, mit Hilfe deutscher Schwimmkräne der Firma D-Mark eingesetzt worden. Man könnte ein ganzes Buch mit dem füllen, was Stalin von Hitler in der Periode des Bündnisses erhielt. Das alles lässt sich kurz zusammenfassen: vom ersten Kriegstag an stießen die deutschen Soldaten und Offiziere auf den Schlachtfeldern auf unbekannte sowjetische Waffentypen, deren Charakteristiken den weltweiten Standard übertrafen. Beispiele gibt es viele, angefangen beim T-34. Dagegen traf die Rote Armee 1941 auf keinerlei technische Überraschungen. Sämtliche Waffentypen, über die die Wehrmacht 1941 verfügte, waren Stalin wenige Monate oder auch Jahre vor dem Angriff verkauft worden. Die deutsche Seite hatte Stalin damit noch einen weiteren Dienst erwiesen, da die sowjetische militärische Aufklärung über Muster der deutschen Bewaffnung und die gesamte einschlägige technische Dokumentation verfügte, kontrollierte sie auch die Informationen ihrer Geheimagenten und konnte abklären, wer von diesen Agenten korrekte Informationen lieferte und wo dies nicht der Fall war, das heißt, auf wen man sich in Zukunft würde verlassen können und auf wen nicht. Vierter, der sowjetische Volkskommissar für die Eisen- und Stahlindustrie E.F. de Vössian besuchte im Mai 1941 die deutschen Panzerproduktionsstätten, und man zeigte ihm alles. Aber es beeindruckte ihn nicht, als de Vössian feststellte, dass man in Deutschland weder Panzer mit geschosssicherer Panzerung noch solche mit Dieselmotoren oder Panzer mit breiten Ketten, geschweige denn welche mit starken Kanonen besaß, weigerte er sich, das zu glauben. Wie würden wir wohl heute den Besuch des sowjetischen Volkskommissars in den streng bewachten Panzerbetrieben beurteilen, bei dem man nichts vor ihm verbarg, hätte Stalin Hitler im Juli 1941 angegriffen? 324 bei den Flugzeugen aber verkaufte Hitler nicht nur das, was zur Ausrüstung der Luftwaffe gehörte, sondern auch, was sich noch in der Entwicklung befand. Hitler verkaufte die Flugzeuge so, dass der sowjetischen Seite noch ein Jahr Zeit blieb, um sie zu studieren. Zum Studium und Kauf der deutschen Flugzeugtechnik hatte Stalin seine besten Testpiloten und Flugzeugkonstrukteure einschließlich seines persönlichen Referenten für Fragen der Luftfahrt, A.S. Jakowlew, auf wiederholte und lange Dienstreisen geschickt. Und so lautete dessen Kommentar: Ich muss zugeben, dass mich auch die Offenheit bei der Vorführung des geheimsten Gebietes der Bewaffnung verblüffte. Das Ziel eines Lebens, S-220, Stalin beschäftigte wie auch früher schon sehr die Frage, ob uns die Deutschen beim Verkauf der Flugzeugtechnik nicht hintergingen. Ich meldete, dass ich jetzt, als Ergebnis dieser meiner dritten Reise, zu der schon festen Überzeugung gekommen sei, auch wenn das nur schwer vorzustellen ist, dass die Deutschen uns den wahren Stand ihrer Flugzeugtechnik vorgeführt hätten. Eben da, S-247, und zugleich folgte Stalins Reaktion: Organisieren Sie das Studium der deutschen Flugzeuge durch unsere Leute. Vergleichen Sie das mit unseren neuen Maschinen. Lernen Sie, wie man sie schlagen kann. Eben da, auch Stalin hatte einiges im Bereich des Flugzeugbaus aufzuweisen. Die sowjetischen Bombenflugzeuge Ja-2 und Pe-2 übertrafen in sämtlichen Merkmalen die entsprechenden deutschen Maschinen. Aber nicht nur, dass Stalin sie nicht verkaufte, er zeigte sie Hitler auch nicht. Wer hat also wem mehr getraut? Der von Deutschland verkaufte schwere Kreuzer Lützow war noch nicht fertiggestellt. Aus diesem Grund wird gesagt, die deutsche Seite habe ihren Auftrag nicht korrekt ausgeführt. Das hatte auch ich geglaubt. Aber dann fand ich Belege dafür, dass fast alles zu den in den Verträgen ausgehandelten Terminen geliefert worden war. Und wenn nicht alles geliefert werden konnte, so hatten es die Umstände verhindert. Von den 8 Geschützen des Hauptkalibers waren 4 geliefert und montiert worden. Während 325 des Krieges wurde der Kreuzer als unbewegliche schwimmende Batterie eingesetzt. Aber genauso wurden alle anderen Schiffe der baltischen Flotte, die im finnischen Meerbusen eingeschlossen waren, verwendet. Wie gewissenhaft sich die deutschen Firmen bei der Ausführung der Aufträge verhielten, bezeugt der Rote Stern vom 7. Januar 1989. Die Deutschen hatten alles nur irgend Machbare geliefert, sogar das komplette Geschirr für über 1000 Mann Besatzung. Auf jedem Teller und jedem Krug befand sich, wie es sich gehörte, ein Hakenkreuz. Die sowjetischen Genossen, die den Kreuzer übernahmen, beschlossen, aus Versehen das gesamte Geschirr zu zerschlagen und neues Geschirr ohne Hakenkreuze zu verlangen. Dafür wurde eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Verpackung durchgeführt. Die Kisten mit den Tellern wurden geschüttelt und geworfen, aber kein einziger Teller wollte dabei zu Bruch gehen. Alles war mit deutscher Genauigkeit und Akkuratesse ausgeführt und gewissenhaft verpackt worden. Die Sachen mussten mit dem Hakenkreuz übernommen werden. Fünfter Mann kann zwar unablässig wiederholen, dass Stalin Hitler vertraut habe, aber diejenigen Menschen, die Stalin in jenen Jahren nahe standen, bestätigen diese Legende nicht. Flottenadmiral der Sowjetunion N.G. Kusnamezow, I.W. Stalin glaubte nicht besonders an die Wirksamkeit des Vertrages mit Deutschland und hegte insgesamt nur wenig Vertrauen gegenüber Hitler. Am Vorabend, S-241, Marschall der Sowjetunion G.K. Schukow, was den mit Deutschland abgeschlossenen Nichtangriffspakt anbelangt, so gibt es keinerlei Gründe für die Annahme, I.W. Stalin habe sich darauf verlassen. Erinnerungen und Gedanken, S-236, Nikita Khrushchev berichtete, Stalin habe nach der Unterzeichnung des Vertrages fröhlich ausgerufen, er habe Hitler hinters Licht geführt. Der Pakt war eine Falle für Hitler gewesen. Stellen Sie sich vor, ein Krimineller habe eine ganze Nacht an der FEL 326 Schung eines Wechsels gearbeitet und diesen Wechsel Ihnen am Morgen präsentiert. Kann der Verbrecher selbst daran glauben, dass dieser Wechsel echt sei? Der Molotow-Ribbentrop-Pakt war von Stalin dazu gedacht, durch Hitlers Hand den Zweiten Weltkrieg entfesseln zu lassen, Europa und in diesem Zusammenhang auch Deutschland zu verwüsten und zu schwächen. Konnte Stalin einem solchen Pakt vertrauen, wenn doch sein eigentlicher Zweck die Überlistung Hitlers war? Wenn dies nicht überzeugt, kehren wir zur Statistik zurück. Am 21. Juni 1939 verfügte Stalin über 94 Schützen- und Gebirgsjägerdivisionen. Genau 2 Jahre später, am 21. Juni 1941, hatte er 198 Schützen- und Gebirgsjägerdivisionen. Außerdem waren die Vorbereitungsarbeiten für die Aufstellung von weiteren mehr als 60 Schützendivisionen, die nach den ersten Überraschungsschlägen und nach der Ausrufung des Tages M in Erscheinung treten sollten, abgeschlossen und die entsprechenden Befehle dazu erteilt. In diesen 2 Jahren war die Zahl der motorisierten Schützendivisionen und der motorisierten Divisionen von 1 auf 31 angestiegen. Die Anzahl der Panzerdivisionen war von 0 auf 61 angewachsen. Weitere Dutzende Panzerdivisionen befanden sich im Stadium der Aufstellung, die nach Bekanntgabe des Tages M abgeschlossen werden sollte. Die Anzahl der Fliegerdivisionen wuchs in 2 Jahren von 0 auf 79, die der Schützenkorps von 25 auf 62, die der Artillerieregimenter, ohne Flakartillerie, von 144 auf 900, und die Entfaltung von mehreren hundert Regimentern nach den Erstschlägen der Roten Armee wurde vorbereitet. Die Zahl der mechanisierten Panzer, Korps stieg von 4 auf 29, die der Luftlandebrigaden von 6 auf 16, die der Luftlandekorps von 0 auf 5, und weitere 5 sollten am Tag M und in den unmittelbar darauf folgenden Tagen entfaltet werden. Die Zahl der Armeen im europäischen Teil der UdSSR stieg in diesen 2 Jahren von 0 auf 26. 50 Jahre lang haben uns die Kommunisten zu überzeugen 327 versucht, dass Stalin Hitler vertraut habe. Von der Statistik werden diese Beteuerungen nicht untermauert. Die Sache verhielt sich vielmehr genau umgekehrt. Hitler hatte Stalin vertraut und einen Pakt unterzeichnet, der für Deutschland bewusst die Verlierersituation in einem Krieg gegen ganz Europa und die gesamte Welt herbeiführte. Der Pakt versetzte Deutschland in die Situation, der einzige Urheber dieses Krieges zu sein. Am 19. August 1939 begann Stalin die heimliche Mobilmachung der Roten Armee, wonach der Zweite Weltkrieg völlig unvermeidlich wurde. Aber Hitler schenkte den Ereignissen in der Sowjetunion keine Beachtung. Noch früher hatte Stalin die Mobilisierung der Industrie, des Verkehrswesens, des Staatsapparates sowie der Menschenreserven eingeleitet. Hitler beachtete dies alles nicht und traf auch keine entsprechenden Maßnahmen in Deutschland. Hitler vertraute Stalin zu lange. Mit Stalin im Rücken führte Hitler unbesorgt Krieg gegen Frankreich und Großbritannien, warf dort all seine Panzer in den Kampf, seine gesamten Kampffliegerkräfte, seine besten Generale und den größten Teil seiner Artillerie. Im Sommer 1940 waren an der Ostgrenze Deutschlands insgesamt 10 Divisionen verblieben, ohne einen einzigen Panzer und ohne Deckung durch Fliegerkräfte. Dies bedeutete ein tödliches Risiko, aber Hitler war sich dessen nicht bewusst. Zu dieser Zeit bereitete Stalin seine Streitaxt vor. Hitler ging zu spät ein Licht auf. Hitlers Angriff konnte Deutschland nicht mehr retten. Stalin besaß nicht nur mehr Panzer, Kanonen und Flugzeuge, mehr Soldaten und Offiziere, sondern Stalin hatte auch schon seine Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt und konnte seine Bewaffnung in beliebigen erforderlichen Mengen produzieren. Stalin war ein Krimineller. Zu Beginn des Jahrhunderts war unter seiner Führung und mit seiner persönlichen Beteiligung die Bank in Tiflis überfallen und ausgeraubt worden, ein Verbrechen, das Europa aufhorchen ließ. Die Vorbereitung für den Angriff auf Deutschland wurde von Stalin ebenso sorgfältig wie der berühmte Banküberfall durchgeführt. Allerdings war es Stalin nicht gelungen, 328 die heimliche Mobilmachung abzuschließen. Hitler führte seinen Schlag in dem Augenblick, als sich die Rote Armee und die ganze Sowjetunion in der ungünstigsten Lage für die Abwehr eines Angriffs befand, weil man selbst inmitten von Angriffsvorbereitungen stand. Es war das eingetreten, was sich auf dem Platz vor der Bank hätte ereignen können, wenn einer der Wächter das, was da geschah, erkannt und zuerst geschossen hätte. Im letzten Augenblick vor dem eigenen Angriff war die Rote Armee ebenso verwundbar wie die Bankräuber auf dem offenen Platz, wenn ihr Plan von den Wächtern entdeckt wird und diese zu schießen beginnen. Stalin hatte alles einkalkuliert, jeden Schritt, jede Sekunde, doch der plötzlich aufgewachte Hitler hatte alles verdorben. Stellen Sie sich vor, Sie, meine Leser, und ich hätten gemeinsam die Stricke, die Leitern, das Dynamit zum Sprengen der Wände, die Schlüssel und die Dietriche vorbereitet, und plötzlich nach dem ersten Schuss der Wächter wird das alles nutzlos, und wir müssen unser Heil in der Flucht suchen. Hitler hatte den ersten Schlag geführt, und deshalb waren für Stalin die Kriegsvorbereitungen zur Katastrophe geworden. Am Ende des Krieges hatte Stalin nur Polen, Ostdeutschland, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, die Tschechoslowakei, China, das halbe Korea und das halbe Vietnam bekommen. Hatte Stalin mit einem so bescheidenen Resultat gerechnet? Fassen wir zusammen. Der Beginn der heimlichen Mobilmachung bedeutete faktisch den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Stalin hatte dies gewusst und den Befehl zum Beginn der heimlichen Mobilmachung bewusst am 19. August 1939 erteilt. Von diesem Tag an war, wie auch immer die Ereignisse sich entwickeln würden, der Krieg nicht mehr aufzuhalten. Deshalb ist der 19. August 1939 der Tag, an dem Stalin den Zweiten Weltkrieg auslöste. Die heimliche Mobilmachung sollte mit dem Angriff auf Deutschland und Rumänien am 6. Juli 1941 abgeschlossen werden. 329, siehe, der Eisbrecher, S-429F. Gleichzeitig sollte in der Sowjetunion der Tag M ausgerufen werden, der Tag, an dem die heimliche Mobilmachung zur offenen und allgemeinen Mobilmachung wird. Die heimliche Mobilmachung war zur Vorbereitung eines Angriffskrieges bestimmt, für die Verteidigung des Landes wurde nichts unternommen. Die heimliche Mobilmachung hatte so kolossale Ausmaße erreicht, dass sie sich nicht mehr tarnen ließ. Hitler war nur noch die eine Möglichkeit geblieben, sich durch einen Präventivschlag zu retten. Hitler kam Stalin damit um 2 Wochen zuvor. Das ist der Grund, weshalb es zum Tag M nicht kam. Ende des zweiten Bandes. 1968 bis 1993.